1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendewoche vor der kurzen Osterpause. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, wie immer, montags. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Völlig egal, über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Susanne, und die Susanne ist 48. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen, Domian. Ich bin 52. 52? Ja. Na, habe ich dich ein bisschen jünger gemacht. Ja, danke schön. Susanne, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, über meinen Sohn. Der hat sich am 17., es fällt mir sehr schwer, darüber zu reden, am 17.09.2011 sich das Leben genommen. Am 17.09.2011? Ja, und ich habe mit ihm kurz davor noch gesprochen. Ich habe 3 erwachsene Söhne und ich kenne meine Söhne in- und auswendig. Ich konnte über alles mit meinen Söhnen reden. Die haben mir auch alles anvertraut. Ich wusste alles Bescheid. Und man hat mit mir geredet: Mama, ich habe große Probleme. Ich habe Mist gebaut. Hilf mir. Er sagte, ich dann komm runter. Und fällt mir sehr schwer, da hat er zu mir gesagt: Mama, fahr die Antenne rein, fahr sie runter, fahr sie nicht mehr aus für mich, ich liebe dich. Ich habe nicht verstanden, was sollst du nicht mehr runter, was sollst du runter? Die Antenne. Ich hatte so so eine Antenne, so einen Fühler gehabt für meine Kinder. Ach so. Das wussten die Jungs. Und dann sagt er: Mama, fahr sie nicht mehr aus für mich, lass sie unten, ich liebe dich. Das hat er dir gesagt? Ja, und das sind die letzten Worte, die ich von meinem Sohn gehört habe. Und 2 Stunden später hat er sich das Leben genommen. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich beim Zug geschmissen. Mein Gott. Ja. Ich konnte mich von meinem Sohn nicht verabschieden, den ich streiche. Weil er so verletzt war? Ja. Mhm. Als er diesen Satz zu dir gesagt hat mit der Antenne, das ist ja ein schwergewichtiger Satz. Wie hast du denn da darauf spontan reagiert? Ich habe das irgendwie gespürt. Ich habe es geahnt, sag ich: Marcel, bau keinen Mist, komm nach Mama runter. Mama hilft dir. Ich habe es gespürt. Aber nachdem er das mit der Antenne gesagt hatte, lag dir nicht da auf der Zunge zu sagen: Junge, pack aus, sag, was los ist? Ja, habe ich ihm hast gesagt. Hast du? Und er hat nichts gesagt? Nein, der hat gesagt: Mama, ich komme jetzt runter. Ich brauche deine Hilfe. Ja, ja, er kam dann runter. Und nee, der kam bei mir gar nicht runter. Ich habe ihn mehrmals versucht, über ein Handy anzurufen. Ach so. Ach, auf die Mailbox draufgequatscht. Diesen Satz mit der Antenne hat er dir übers Telefon gesagt? Ja. Ach so. Ich hatte den angerufen, weil ich das gespürt habe als Mutter. Ich habe das irgendwie geahnt. Mama, ist gut, dass du angerufen hast. Ich brauche dich. Jetzt ist einige Zeit vergangen. Ja, ich komme damit nicht klar. Ich habe schon 2 Selbstmordversuche hinter mir. Habt ihr denn inzwischen den Hauch einer Ahnung, warum er das gemacht hat? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich weiß nur von meinem Sohn, der Jüngste, die haben in einer WG gewohnt, zusammengelebt. Und dann sagte der: Mama, wir sind von Freitag auf Samstag ins Krankenhaus gefahren. Und die haben Hilfe gesucht. Der hatte Wahnvorstellungen gehabt. Und der Arzt kam raus zum Auto, er sieht meinen Sohn, redet mit meinem Sohn und geht wieder rein. Und hat meinen Sohn alleine gelassen. Ein paar Stunden später war mein Sohn tot gewesen. Wir haben eine Anzeige gemacht, ich habe den Namen von dem Arzt, ich habe mit dem Kripo-Beamten geredet, sei ich rede als Mutter. Ja. Sehe ich den Arzt zwischen die Finger. Was mit mir geschieht, ist mir egal. Was ist Gerechtigkeit? Ja. Gerechtigkeit will ich. Was ist aus der Anzeige geworden? Die wurde niedergeschmettert von der Staatsanwaltschaft. Und das kann ich nicht verstehen, sage ich. Ein Arzt, der darauf spezialisiert ist, Ja, hätte das sehen müssen. Ich verstehe schon gar nicht den Vorgang, dass der Arzt ans Auto kommt. Ja, der kommt nur ins Auto. Das allein verstehe ich schon nicht. Der Arzt hat den Patienten zu untersuchen. Ja, wenn er Krankenhaus reinbringen müssen. Natürlich. Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich komme damit nicht klar. Susanne, jetzt habt ihr doch bestimmt alles Mögliche durchdacht. Hat er Schulden? War er in irgendwas Kriminelles verwickelt? Hat er an Depressionen vielleicht, starken Depressionen gelitten? Hat er Liebeskummer? Seid ihr die ganzen Sachen mal... Bitte? Liebeskummer hatte der nicht gehabt. Der hatte Drogen genommen. Mhm. Drogen. Und wie war es mit dem Geld? Hat er Schulden vielleicht? Okay. Ja, sehr viele. Aber ich habe ihm sehr viel Geld gegeben, dass er seine Schulden abzahlen konnte. Da konnte ich immer auf mich verlassen. Mama und du, sag ich, Mama kann darauf verzichten. Ja. Du bist dran. Wie viel hat er denn noch hinterlassen? Wie viel Schulden? Das war über 10, 15, 20.000. Wenn nicht noch mehr. Ich habe die ganzen Unterlagen von ihm gehabt, was ich da gefunden habe. Das hat mir die Füße weggerissen. Ich konnte nicht mehr. Vielleicht ist es ja auch so eine Mischung von vielen Sachen gewesen. Drogen, Schulden, Depressionen. Kann ja sein, dass er auch das Gefühl einfach hatte, er kommt mit seinem Leben nicht mehr klar. Er schafft das Leben nicht mehr. Ja, aber der hätte mit mir reden können. Der war für mich da gewesen, mein Sohn. Ich war für ihn da gewesen. Aber das hat man ja so oft bei solchen Fällen, dass dann die nächsten Menschen von den Menschen, die sich das Leben nehmen, nicht angesprochen werden. Und niemand weiß hinterher richtig, warum das so ist. Das kommt ja oft vor. Ja, aber ich habe es gespürt. Ich werde das nie vergessen. Mhm. Es kamen zwei Beamte. Ich guckte aus dem Fenster zufällig und ich sehe sie. Und ich sage zu mir, das sind Kripo-Beamten. Dem Jungen ist was passiert. Ja, die kommen hoch. Mhm. Die brauchten mir noch nicht mal den Ausweis zu zeigen. Mhm. Sag ich weiß, mein Sohn lebt nicht mehr, Marcel. Du hast deinen Sohn überhaupt nicht mehr anschauen können danach. Nein, die haben es mir verboten. Wir waren bei der Kripo gewesen. Meine Kinder und mein Mann. Und dann habe ich gesagt, dann haben sie zu mir gesagt, nein, ich zeige es ihnen nicht. Ich weiß, wie mein Sohn aussieht. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin eine Mutter. Ich kenne jedes Muttermal. Jede Narbe am Körper. Ich kenne mein Kind. Wollten sie mir nicht zeigen. Ich konnte mich auch von meinem Sohn nicht verabschieden. Wobei das wahrscheinlich gut war, dass du ihn nicht mehr gesehen hast. Ja, und damit komme ich nicht klar. Ich habe Albträume, ich schlafe seitdem nicht mehr. Was ist mit dem Vater des Sohnes? Ja, mit dem komme ich auch die letzte Zeit nicht klar. Der hat am Anfang getrunken. Lebt ihr denn zusammen? Wir leben noch zusammen. Mhm. Wir haben jetzt eine neue Wohnung. Der geht mir aus dem Weg. Ich kann bei ihm nicht weinen. Hängt das mit dem Unglück zusammen? Das war auch nicht klar. Ah ja, das hängt mit dem Unglück zusammen, dass ihr euch jetzt auch entfernt voneinander. Ja, und der arbeitet genau darunter. Mhm. Das hat gerade damit zu tun, mit der Arbeit, mit den Zügen, mit der Arbeit darunter. Verstehe. Und es gibt noch einen Sohn, gibt es noch zwei Söhne? Zwei Söhne habe ich noch. Wie ist das Verhältnis zu den anderen Söhnen? Ja, der Älteste, der wohnt in Köln, da hat sich jetzt von seinem Lebenspartner räumlich getrennt. Mhm. Aber mit ihm kann ich reden, weinen. Mit dem Jüngsten hat sich jetzt von der Lebenspartnerin auch getrennt. Mhm. Bei ihm kann ich nicht weinen. Sagt dann, Mama, ich komme mit deiner Trauer nicht klar. Das heißt, du kannst nur bei dem einen Sohn, wenn überhaupt bei dem weinen. Bei deinem Mann, bei deinem Mann kannst du es nicht. Nein. Und du hast auch keine Freundin oder eine... Nein, sind wir alle aus dem Weg gegangen. Ja, so sind die Menschen. Die Menschen. Ja, und das ist traurig so, weil ich habe Geschwister, die sind mir alle aus dem Weg gegangen. Du hast Geschwister sogar? Sogar neun. Neun Geschwister und die kümmern, da kümmert sich keiner um dich? Nein. Und wie war das Verhältnis früher, vorher, vor dem Unglück zu den Geschwistern? Auch nicht. Die haben mich im Stich gelassen, weil ich drei Kinder in die Welt gesetzt habe. Ich erahne das so sehr, Susanne, dass einem so ein Schicksalsschlag vollkommen den Boden unter den Füßen wegreißt. Ja. Ich erahne das, weil das so tragisch ist. Man nicht weiß, was der Grund ist. Du machst dir sicher Vorwürfe. Ja. Man macht sich immer Vorwürfe in so einem Fall. Dann fragt man sich, warum ist er nicht zu mir gekommen? Ich hatte alles für den Jungen getan. Warum hat das nicht gesagt? Habe ich ihm nicht genug Vertrauen signalisiert und so weiter? Das sind all die Fragen, die, das ist mir klar. Ja, ich wusste auch, was er und wahrscheinlich, Susanne, so wie ich dich hier gerade so erlebe, hast du alles richtig gemacht in deinem Leben mit dem Sohn. Du wirkst so sehr liebend, als eine liebende Mutter. so nahe deinem Kind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Es ist einfach ein unermessliches Unglück. So, glaube ich, muss man es sehen. Ja, an dem du keine Schuld trägst. Das ist Schicksal. Ja, aber der fehlt mir so sehr. Natürlich. Der wusste alles von mir. Ich konnte mich bei ihm ausbreiten. Ich konnte mich über alles unterhalten. Über Sex, über die Liebe. Mhm. Wir haben alles. Das war mein Freund gewesen. Mhm. Und ich war für ihn eine gute Freundin gewesen. Er hat mir vieles anvertraut. Und ich wusste auch, was er an dem Tag anhatte. Wie alt ist er eigentlich geworden? 28. Ja. Der hat mir zum 50. Geburtstag ein selbstgemaltes Bild geschenkt. Und dann sagte der zu mir, Mama, du bist in der Mitte und ringsherum sind deine Männer. Mhm. Sieh auf dich aufpassen. Mhm. Das ist das schönste Geschenk, was ich je von meinem Sohn bekommen habe. Das glaube ich. Und der fehlt mir so sehr. Der ich komme damit nicht mehr. Susanne, es wäre 100.000% nicht im Sinne deines Sohnes, wenn wir jetzt mit ihm sprechen könnten, dass du dir das Leben nimmst. Nee. Niemals. Niemals. Nee. Das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. So, jetzt hast du dich bei uns gemeldet. Das ist ein wichtiger Schritt, glaube ich. Und der nächste wichtige Schritt ist, dass du dich mit meiner Psychologin, mit der Anna, unterhältst. Ja. Und der dritte nächste wichtige Schritt ist, dass du nach draußen gehst und wir werden dir Tipps geben, dass du dir Hilfe suchst, gezielt Hilfe suchst. Du musst aus dem Schweigen der Familie raus. Ja. Da kann man ja auch keinem einen Vorwurf machen, wenn der Mann, der ist ja eben so geschockt wie du, ja, und das andere Kind ist genauso geschockt. Ja. Du musst, das ist auch was wir auch verurteilen. Wir haben an dem Tag keine Hilfe gekriegt. Mhm. Keine professionelle Hilfe. Mhm. Das würde ich nie in meinem Leben vergessen. Nee, das verstehe ich auch nicht. Das ist mir unbegreiflich. Es waren, weil ich ja als Mutter gesagt habe, ich bringe mich um. Das sagt jede Mutter an dem Tag. Das ist normal. Das kann mir keine Mutter sagen, die sagt das nicht. Die Polizei rufen den Notarzt. Ich werde das nie vergessen. Die sitzen da nur. Ich habe einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ich bin zusammengebrochen. Der Arzt sitzt da und hat mir nicht geholfen. Ja, das ist, unverantwortlich. Unbegreiflich. Unbegreiflich, finde ich auch, ja. Und die verurteile ich solche Menschen. Also, ich finde, du brauchst Hilfe. Du brauchst ganz dringend richtig gute, fundierte, professionelle Hilfe von außen. Wie das alles funktioniert, wie man das macht, darüber informiert dich jetzt meine Psychologin, die Anna. Ja. Liebe Susanne, ich bin froh, dass du angerufen hast. Ich sage dir nochmal mein tiefes Mitgefühl für das große Unglück, das euch widerfahren ist. Aber jetzt musst du was für dich tun, damit du nicht ganz untergehst. Ja. Das ist wichtig. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Anna zurückgerufen. Gut, alles klar. Danke, dass ich mit dir sprechen durfte. Von Herzen viel Kraft. Ja, danke schön, Domir. Susanne, du legst auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Ist gut, danke. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Andi. Andi ist 52. Guten Morgen, Andi. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Andi. Domian. Andi. Das ist ja schön, dass ich dich mal sprechen darf. Schön, dass du da bist. Ich verstehe dich nur ganz leise. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ach, das baut sich gleich auf. Ich rede mal ein bisschen lauter, dann verstehst du mich auch. Ja. So geht's, ja, ne? Ja. Geht schon besser, ja. So. Jofen. Um was geht's denn bei dir, Andi? Du Domian, es ist bei mir so, ich habe von dem Roland schon erzählt, ich habe eine Freundin, die ist Steuerberaterin, die ist auf einem ganz anderen Turn, die raucht noch nicht mal Zigaretten und nichts. Und ich bin mehr so, ich nehme seit 30 Jahren Drugs. Also ich spritze nicht, aber ich rauche Heroin und seit 30 alles Mögliche. Jahren? Bitte? Seit 30 Jahren? Ja, so 25 bis 30 Jahre, also mit Kiffen angefangen und eine klassische Laufbahn mit Koks und dann irgendwann angefangen, Heroin zu rauchen. Aber wie gesagt, gejunkt habe ich nicht. Also gespritzt habe ich mir das Zeug noch nie. Ja, aber mein Bruder ist damals gestorben, der war 6 Jahre älter, einer Überdosis und das hat mich wohl richtig so abgeschreckt, dass Aber du rauchst es regelmäßig? Ja, jetzt ich nicht mehr so regelmäßig, also jetzt nicht jeden Tag oder so, aber einmal im Monat oder so tue ich das schon. Gibt es sonst auch noch andere Drogengeschichten oder Alkohol oder? Ja, ein bisschen Alkohol trinke ich natürlich auch. Ich trinke jeden Tag so meine 3-4 Biers. Aber das jetzt keinen harten Sprit oder so, ne? Das mache ich nicht. 3-4 Flaschen Bier? Ja. Ja, das ist natürlich zu viel. Ist auch schon Alkohol. Ja, absolut, ja. Wenn du das jeden Tag machst und machen musst, ist das natürlich zu viel. Ja, das ist ein bisschen much. Gegen Glas Bier hat man nichts einzuwenden, aber gegen 4 Flaschen Bier, das ist schon zu viel. Ja, ich weiß. Du sagst, deine Steuerberaterin, wollte ich schon sagen, deine Freundin, die Steuerberaterin, ja. Die ist ganz anders drauf und die ist ganz anders. Also so eine Schissbuchse, die traut sich noch nicht mal hinten auf mein Bike irgendwie drauf zu setzen und mit mir irgendwie überhaupt noch nicht mal auf dem Fahrrad oder so hinten auf dem Gepäckträger. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Das ist einfach eine kleine Schissbuchse. Die fährt selbst kein Fahrrad und nichts. Und ja, wie lange seid ihr zusammen? Hier 6,5 Jahre, ach, fast 7. So lange schon. Ja, weiß sie denn, was du da so alles konsumierst? Ja klar, die weiß alles von mir. Ich habe aber keine Geheimnisse vor ihr. Was sagt sie denn dazu? Ja, sie hat mich von Anfang an irgendwie geliebt und sie muss mich mal schweinisch geliebt haben. Nur heute heißt es immer, Andy, du musst dein Leben grundlegend ändern, damit wir wieder glücklich werden können. Und ich würde das sehr gerne tun, nur Domian. Kannst du dir vorstellen, dass es nicht mal eben so einfach ist, Andy, von heute auf morgen anderer Mensch zu werden? Schon klar, ne? Andy oder Andy. Das war aber genau mein erster Gedanke vorhin auch, als du das so erzählt hast von dir. Ja. Dass du mit deinen 52 Jahren und nach 30 Jahren Drogenerfahrung plus Alkohol aber sowas von schnell dein Leben ändern musst. Sollst. Damit du nicht untergehst in all dem. Ja, nein, das und deine Freunde nicht verlierst. Nein, das will ich auch nicht. Ich habe eine Band, eine super Band. Wir machen das 5. Album gerade. Mhm. Und wir sind eigentlich ganz gut angesagt in Südamerika, in China, in Japan. Mhm. Wir haben früher auch mit Alpha Wild zusammen gemacht und so. Was für eine Art von Musik macht ihr? Ich bin der Sänger in der Band, so Popmusik halt. Ne? Mhm. Ja. Und wir sind eine ziemlich gute Band, sage ich mal so. Wir haben eigentlich Studio. Ja. Und das will ich alles nicht verlieren, weißt du, und schon gar nicht wegen so einem Scheiß. Seid ihr so gut im Geschäft, dass du davon leben kannst? Ja, halbwegs. Aber du hast auch noch einen Beruf? Ja, du, ich kriege auch noch ein bisschen was so von den Ämtern und sowas dabei. Also du hast aber keinen festen Job im Moment? Auch nein, nicht so wirklich. Mhm. Also ich sage immer, ich bin Musiker, bin ich ja auch. Mhm. Ne, und das ist ja eigentlich so mein Hauptmetier und das möchte ich am liebsten auch wieder so volle Pulle machen. Okay, aber da sind ja schon viele, viele Argumente. Du bist leidenschaftlicher Musiker, du möchtest gerne deine Musik weitermachen. Du hast eine tolle Frau, die du liebst, die du auch nicht verlieren möchtest. Nein, ich gehe davon aus, dass du mit deinen 52 Jahren auch noch nicht schwer krank oder sterben möchtest. Nein, Gottes Willen. Ich war schon mal verheiratet. Ich habe auch einen Sohn, der ist schon 18 aus erster Ehe. Mhm. Ne, und das ist auch ein ganz prima Junge, der hat sich super entwickelt, der kifft nicht, der macht auch keine Fakten. Der hat in mir wahrscheinlich das abschreckendste Beispiel, kann was sein. Man haben kann als Sohn. Radikaler Vorschlag. Warum gehst du nicht in eine Klinik? Du, ob es glaubst oder nicht, ich habe erstmal schon 3 Therapien angefangen, freiwillig. Ich weiß gar nicht, ob ich noch mal ebenso auf Zick so eine Kostenzusage bekomme. Wie lange? Ich habe aber vor, jetzt in so eine Tagesklinik zu gehen, dass ich 10 Wochen schon mal bis aufs Wochenende nach Hause fahren kann. Den Rest der Woche hier in Münster im Alexianer, das ist so eine, so eine Klinik, dass ich da bleiben kann. Und dann will ich noch mal einen neuen Versuch starten. Okay, das wäre vielleicht ein Versuch, weil ich kann ja nicht garantieren, ich kann ja nicht sagen, es klappt definitiv, ich kann es nur probieren. Hast du denn solche Versuche mit Kliniken in deinem Leben schon mal gemacht? Ja, klar, ich habe 3 feste Langzeittherapien angefangen, ein paar Wochen, dann 4,5 Monate einmal, richtig eine Hardcore-Therapie schon vor 20 Jahren. Da war ich wirklich zu der Zeit, war ich richtig volle Pulle drauf. Ja gut, da kannte ich meine Mausi, die mit der ich jetzt zusammen bin, noch nicht. Meine Angie heißt sie. Und da war ich noch verheiratet mit einer anderen, mit der ich auch den Sohn habe. Und die muss mich auch mal sehr geliebt haben, weil die hat das auch alles noch mit mir mitgemacht. Okay, das heißt, also, das ist gescheitert. Ich finde, wenn solche Anläufe auch 3, 4, 5 oder 6 Mal gescheitert sind, ist das noch kein Grund davor zurückzuschrecken. Nein. Vielleicht wäre wirklich ein nicht nur eine Tagesklinik gut für dich, das müsste man mal überlegen, sondern ein wirklicher stationärer Aufenthalt in einer Klinik für mehrere Monate wäre vielleicht vielleicht sogar noch besser. Dann müssen wir dich gleich mal ein bisschen beraten oder da gucken wir mal. Ja, sie möchte das auch gerne. Also sie hätte es gerne, nur ich bin mir nicht sicher, ob ich das durchhalten kann, verstehst du? Weil was kann denn passieren? Ich bin so ein gebranntes Kind in der Beziehung. Ich habe das jetzt schon so oft probiert und habe mir immer wieder Mühe gegeben und war auch überzeugt, diesmal wird's einer. Und Andi, dann wenn bin du, ich wieder wenn, rausgekommen wenn, und habe immer dieselbe Scheiße wieder gemacht. Okay, wenn du nicht gehst, hast du absolut jetzt schon verloren. Ich weiß. Wenn du gehst, hast du eine Chance. Du hast eine Chance, deine Musik lange noch weiterzumachen. Du hast eine Chance, ein gutes Vorbild endlich für deinen Sohn zu werden. Ja, du hast eine Chance, deine geliebte Freundin zu behalten. Ich finde, das sind drei ganz irre Gründe, wofür man sich in den Hintern treten sollte. Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, sicherlich. Das stimmt. Mir ist es natürlich völlig klar, wenn man 30 Jahre da drin hängt, dass man das nicht so, dass das einfach ist, da rauszukommen. Aber glaube mir, dass ich... Über Nacht ist das nicht möglich. Nein. Und sie möchte es natürlich am liebsten, dass ich morgen bei ihr vorbeikomme und so komplett gechanged bin. Aber na, so geht's nicht. Aber glaube mir, dass ich in dieser Sendung schon mit Leuten gesprochen habe, die verschiedene Süchte hatten, sei es Heroin, sei es Alkohol, die in ähnlicher Situation waren wie du, die 30, 40 Jahre wirklich fast in der Gosse gelegen haben und es geschafft haben dann. Es hängt an deinem Willen ab und an deiner Haltung, wenn du dich wirklich dafür entschließt und sagst, ich will es und suchst dir dann die entsprechende professionelle Hilfe, stehen deine Chancen ausgesprochen gut, zumal du ja auch gut eingebettet bist in einem sozialen Umfeld. Du bist ja nicht alleine auf der Welt. Nein, ich habe vor allen Dingen auch noch eine ganze Menge Freunde, die clean sind, weißt du? Ja. Und wie gesagt, Freundin, meine Ex-Frau, mein Sohn, mein Nachbar hier, das auch mittlerweile ein guter Freund von mir geworden ist. Und ich bin ja nicht allein. Ich kenne ja nicht nur irgendwelche Junkies von der Szene oder sowas. Ne? So, jetzt sind der Worte genug gewechselt, finde ich. Ja, genau. Jetzt musst du eine Entscheidung treffen, ob du das willst. Ja, ich möchte es gerne. Du möchtest. So, und jetzt werden wir dich zurückrufen. Dann bekommst du noch eine psychologische Beratung, was vielleicht für dich das Beste wäre, neben der Tagesklinik vielleicht doch einen richtigen Klinikaufenthalt. Das weiß meine Psychologin besser als ich. Das ist ihr Job. Und dann musst du das in die Hand nehmen. Du bist der Meister deines Glücks. Yes. So ist es. Mein Glück ist mies. Ja, das ist schon ein altes Sprichwort, aber da ist was dran. Ja, ich verstehe dich. Nein, ist vollkommen richtig, was du sagst. Andi, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Yes, okay. Ich drücke dir die Daumen. Ich drücke sie dir wirklich. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen durfte, Domian. Alles Gute von Herzen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und, ne? Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 1.24 Uhr. Und hier ist als nächstes die Anja. Und die Anja ist 46. Guten Morgen, Anja. Hallo, Anja. Hallo. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Anja. Hallo, Anja. Um was geht's denn bei dir? Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich im Pflegeheim lebe inzwischen. Und zwar, Moment, ich bin hier nicht gerade auf Toilette, aber ich... Ach du je, sollen wir... Ja, ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Das kommt nämlich bei der Krankheit, die ich habe, oft vor. Oder sollen wir gleich nochmal anrufen? Wäre es dir lieber? Nein, das ist okay. Ist okay. Ich stehe gerade schon wieder. Ach so. Ich muss jetzt bloß wieder zum Sitzen kommen. Aber du kannst ganz... Ich kann ja schon mal fragen, du bist mit 46 Jahren schon in einem Pflegeheim. Ja, richtig. Dann hat mich mein Mann buxiert. Was für eine Erkrankung hast du denn? Warum bist du in diesem Heim? Hallo? Hallo, Anja? Hallo? Noch da, ich hab nicht aufgelegt, wird mir doch ein Traum nicht einfallen. Nee, aber hier war irgendwas mit meinem PC nicht in Ordnung. Also ich hatte dich gefragt, wir haben dich nicht gehört. Ich hatte dich gefragt, warum du in dem Heim bist. Ist es ein Alten- oder Pflegeheim? Das ist ein Pflegeheim und Altersheim, also beides zusammen. Pflegeheim. Warum bist du da? Ja, Moment, warte mal ganz geschwind. Ein kleiner Moment, bis ich sitze. Moment. Moment. Ja, kein Stress, nicht, dass du irgendwie hinfällst oder dir was tust. Moment. Ich glaube, dass du auch noch den Ton anhast von deinem Radio oder Fernsehen. Ja, Moment, den muss ich ausmachen, genau, natürlich. Den musst du ausmachen. Gibt es ja eine Rückkopplung, warte, muss ich wieder aufstehen. Kleinen Moment, muss ich wieder ablegen. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Ja, okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was die Anja erzählen wird, weswegen sie mit 46 in einem alten Pflegeheim ist. Moment, Moment, Moment. Welche Erkrankung sie hat. Jetzt hoffe ich nur, dass wir sie jetzt nicht zu sehr stressen und sie irgendwie noch umknickt oder hinfällt oder irgendwas passiert. Nein, nein, nein, nein. Keine Panik, ich sitze wieder. Ist der Ton weg? Nee, der Ton. Moment, noch nicht. Warte, das mache ich sofort. Ja. Jürgen? Ja. Gut. Hast du den Ton jetzt weggemacht? Ich bin gerade schon dabei. Ja. Brauchst du noch ein paar Sekunden? Nee, es müsste eigentlich weg sein. Okay, dann können wir anfangen? Ja, können wir. Sehr gut. So, meine Frage, warum bist du da? Ich bin da, weil ich außer der MS auch noch eine andere Krankheit habe. Welche Krankheit? PML heißt die. PML? Ja, was soll ich das aussprechen? Das kann ich sogar. Ja, kannst du ja mal einmal aussprechen. Also das heißt, Moment. PML. Poly irgendwas. Ach, du musst es auch nicht aussprechen. Wahrscheinlich ein langes, kompliziertes lateinisches Wort. Die Abkürzung der Krankheit ist PML. PML, genau. Wichtiger ist jetzt für mich, dass du mir erklärst, was dieser Krankheit ist und was die Krankheit ausmacht. Sie macht zum Beispiel aus, dass ich gleichzeitig mit der PML und der MS, die ich schon habe, auch noch Epilepsie durch die PML bekommen habe. Aber was ist denn PML? Ja, eben, das ist ja das, was ich gerade sagen wollte. Das ist auch eine Gehirnentzündung, die PML. Mhm. Und die ist sehr, sehr, sehr aggressiv. Und an der war ich beinahe mal schon gestorben. Mhm. Gehirnentzündung klingt einmal sehr bedrohlich und auch, ist es auch. Schmerzhaft. Schmerzhaft, Gott sei Dank, nicht so arg. Also ich brauche keine Schmerztabletten oder ähnliches. Gott sei Dank wenigstens das nicht. Aber ich bin nur sehr schwer lauffähig. Mhm. Aber immerhin wieder. Ich saß ja immerhin mal 2,5 Jahre im Rollstuhl, querschnittsgelähmt. Und gleichzeitig war ich zu der Zeit fast blind. Mhm. Und von daher. Und jetzt gerade die Aktion mit der Toilette, da kannst du dann schon so wackelig alleine gehen. Das geht. Ja, richtig. Da war ich ja gerade und bin auch gerade alleine wieder zurückgekommen. Ja. Und ja, habe euch ja am Ohr gehabt. Genau. Und wie ist das mit dem, kannst du auch wieder besser sehen jetzt? Ja, Gott sei Dank. Also ich habe eine Chemotherapie bekommen in einer Spezialklinik im Allgäu ST. Und nach dieser Chemotherapie hat es wieder mit dem Sehen angefangen besser zu werden. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich lesen kann zum Beispiel oder andere Dinge ganz toll sehen kann. Jetzt bist du ja noch eine relativ junge Frau mit 46 Jahren und ja, du bist schon so schwer krank. Wie lange bist du schon so schwer krank? Ich habe die Krankheit, also die MS habe ich bekommen, da war ich 29. Ja. Und die PML habe ich bekommen, das ist jetzt, lass mich, schlag mich, wann war das genau? Vor 10 Jahren vielleicht so in dem Dreh. Hängen die Erkrankungen zusammen? Bedingt die MS, die andere Erkrankung? Wurde die dadurch ausgelöst? Also die andere Erkrankung wurde eher durch die Medikation, die ich gegen die MS bekommen habe, ausgelöst. Ach so. Das ist nämlich eine, das war ein ganz, oder ist noch ein ganz, ganz schlimmes Medikament. Hat mir zwar sehr geholfen, es hat die vielen Schübe, die ich bekommen habe damals, eingeschränkt. Ich habe nämlich damals im ersten Jahr, also von 29 und dann ein Jahr später, ein Jahr lang später, habe ich 13 MS-Schübe gehabt. Ich musste Das Medikament hat dir in gewisser Weise geholfen, diese schwere Schuberkrankungsform zu unterbrechen oder zu abzubremsen, aber mit dem Effekt, dass du eine weitere schwere Erkrankung bekommen hast. Genau. Wie lange bist du jetzt in dem Pflegeheim schon? Oh, seit einem sehr guten Jahr. Und das hat mit deinem Mann zu tun? Ja, der wollte mich hierher buxieren sozusagen. Warum? Tja, frag mich. Der ist eigentlich ein sehr, wie soll man das nennen, ein Mann gewesen, der sich wirklich sehr engagiert hat für mich. Mich auch wirklich, als ich damals die Chemotherapie bekommen habe mit der MS, oder wegen der MS, hat er mich immer alle Vierteljahr hingefahren, weil das ist so ein Schema, was man da bekommt. Oder mit dem die Chemotherapie, unter dem man die Chemotherapie bekommt. Ja. Und dadurch habe ich wieder angefangen, besser sehen zu können. Und dann ist eben auch die Krankheit eingeschränkt worden, also, damals. Das heißt, am Anfang hatte sich für dich, hatte sich sehr eingesetzt und dann kam irgendwann der Punkt, wo er gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr oder ich kann nicht mehr. Ja, so kann man sagen. Er hat auch mit dieser Erkrankung, die ich, oder mit, wie soll man sagen, unter seiner Hilfe, kann man sagen, die er mir gegeben hat mit der MS, die ich damals hatte, mit dieser Wahnsinnsaggression, hat er auch noch mehrere Hörstürze gekriegt. Er? Weil ihn das so gestresst hat alles. Ja. Habt ihr Kinder? Gott sei Dank nicht, aber wir haben kein menschliches Kind, aber wir haben ein fliegendes. Ein fliegendes Kind? Ein Vogel oder was? Mhm. Was für ein Vogel? Eine indische Hauskrähe. Ach. Und die indische Hauskrähe, wo wohnt die jetzt zurzeit? Die wohnt zurzeit in der Wohnung, in der wir mal zusammen gewohnt haben, mein Mann und ich. Ja. Da wohnt die auf einem Baum im Arbeitszimmer meines Mannes. Der ist nämlich auch noch, ja? Wie ist denn dein Verhältnis jetzt zu deinem Mann? Puh. Der könnte mich, wenn er wollte. Das ist nämlich gar nicht weit weg hier, das Heim, von der Wohnung, in der wir vorher zusammen eingezogen waren, könnte er, wenn er wollte, mich einmal wenigstens am Wochenende immer wieder mal besuchen. Aber das macht er nicht. Kann man sagen, dass der Kontakt völlig kaputt ist mittlerweile? Er ist nicht völlig, aber ziemlich kaputt. Ruft er auch nie an? Er selber ruft im Prinzip so gut, im Prinzip kann man nicht sagen, er ruft so gut wie nie an und besucht mich auch so gut wie nie. Rein theoretisch, mit etwas gutem Willen von deinem Mann und vielleicht mit etwas Hilfe, könntest du auch zu Hause leben? Ja, klar. Das ging auch? Natürlich. Das heißt, weil das Verhältnis jetzt zerbrochen ist quasi mit deinem Mann, musst du in einem Pflegeheim leben. Wie gehst du denn damit um? Puh, wie gehe ich damit um? Also die Liebe, die es mal war zwischen meinem Mann und mir, die ist sehr erkaltet, muss man sagen, leider. Ja. Weil ich vermisse das auch natürlich, aber auf der anderen Seite ist das wirklich, wie ich sagte, erkaltet. Und ich finde es schade, aber man kann natürlich das auch nicht, wie soll man sagen, gibt es ja diesen Spruch, man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Das stimmt schon, aber das ist ja ein bisschen komplizierter bei euch. Ich meine, niemand ist ja gerne wahrscheinlich in einem Pflegeheim. Und wenn man die Chance hätte, vielleicht doch zu Hause leben zu können und es scheitert dann an einer zerbrochenen Beziehung, macht einen das nicht ganz wütend und verzweifelt auch? Das hat es nicht gemacht am Anfang, aber Gott sei Dank bin ich hier einem sehr, sehr guten Freund. Und damit meine ich nicht den Johannes, was der Freund, der alte 93-Jährige ja für mich ist, den meine ich damit nicht, sondern mir ist hier ein, jetzt muss ich gerade überlegen, der ist Jahrgang 55. Ach, du hast jemanden kennengelernt da in dem Heim. Den habe ich hier kennengelernt. Ah, ja. Und mein Ehemann, der hat mir schon gesagt, wenn ich irgendwann einem Mann begegnen würde, also einem Menschen begegnen würde, mit dem ich das gut kann, alles so insgesamt, dann wäre er der Letzte, der dazwischen steht, hat er gesagt zu mir. Wie sind denn deine Hoffnungen, dass sich die, vor allen Dingen diese PML-Erkrankung, dass diese Erkrankung sich vielleicht beruhigt, sagen wir es mal so, oder zurückentwickelt? Die hat sich schon beruhigt. Ich bin ja Gott sei Dank wenigstens von meinem Mann dahingehend wieder gerettet worden, als er gemerkt hatte, ich kann nach dem Medikament, was die Klinik mir gegeben hatte, was die Wahnsinnsaggression meiner MS beruhigen sollte, bin ich eben konnte ich plötzlich schlechter laufen und habe eine ganz normale analoge Uhr. Es ist ja jetzt 6-7 Minuten nach 11:30. Konnte ich nicht mehr gescheit lesen. Ach so. Da war es bei mir nicht so spät. Also besteht die Hoffnung, dass es dir vielleicht in absehbarer Zeit noch einen Tick besser geht als heute? Oh, das wage ich interessierte Laien, die ich ja trotz allem bin, aber eben keine Medizinerin, vor allem kein, ich bin ja kein Zukunftsforscher oder sowas, dann kann ich sowieso nicht glaube. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wieder sich so regeneriert, dass ich wieder so fit war, wie ich vorher war mit der MS einigermaßen. Hm, verstehe. Mensch, das Anja, mir läuft die Zeit weg. Ich gucke gerade auf meine Uhr, wir haben uns ja schon eine ganze Weile unterhalten. Ja. Du weißt ja, dass ich immer nur ein bestimmtes Zeitfenster so habe, um sich zu sprechen. Natürlich. Aber ich freue mich sehr, dass du angerufen hast, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Und dass wir uns halt unterhalten können. Ist das richtig, dass ich dich jetzt gerade sehe, Jürgen, dass wir miteinander gesprochen haben jetzt die ganze Zeit? Wir haben miteinander gesprochen, ja. Was hast du geglaubt? Bitte? Was hast du geglaubt, mit wem du gesprochen hast? Ja, weil ich doch den Ton ausgemacht hatte. Deswegen habe ich nicht gedacht, dass du das bist. Doch, natürlich. Ich war es die ganze Zeit. Okay. Liebe Anja, magst du vielleicht noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Dann rufen wir dich gerne mal an. Ja. Gerne. Das biete ich sehr gerne an und dir wünsche ich alles Gute und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass es dir dann vielleicht demnächst doch noch einen Tick besser gehen wird als heute. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen. Danke sehr. Das danke ich dir sehr, sehr, sehr. Und wollte dir noch etwas sagen. Ich finde das wirklich toll, was du machst mit den Menschen. Dankeschön, Anja. Sehr nett dich von dir. Anrufen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich das Allerschönste, was es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Wirklich. Doch. Liebe Anja, du legst auf und wir melden uns gleich. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema heute, also nicht heute sagen, sondern das Thema, ja, ich möchte es euch heute sagen, für das Thema für die Nacht Mittwoch auf Donnerstag. Das ist unsere letzte Woche vor der Osterpause. Und da machen wir 2 Wochen Osterpause und dann geht's wieder weiter. Und das Thema jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Glauben oder Glaube. Und ich möchte sehr gerne mit Menschen sprechen, die einen besonders starken Glauben haben, egal aus welcher Richtung, sei es nun jüdisch oder muslimisch oder christlich. Oder vielleicht gehört ihr auch einer kleineren Glaubensgruppierung an. Mit euch allen möchte ich sehr gerne sprechen. Und auf der anderen Seite natürlich auch sehr gerne mit Atheisten, mit Leuten, die ganz radikal sagen, alles Unsinn, alles Humbug, die Leute reden sich da was ein. Das ist Märchen, das ist Kinderglauben. Ich glaube nicht an Gott. Gott gibt es nicht, Gott ist tot. Und für mich hat dieser Gott, hat überhaupt gar keine Bedeutung. Also die Glauben grundsätzlich ablehnen. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr euch gerne anmelden wollt, sehr gerne unter domian@wdr.de oder ihr ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Heinz und Heinz ist 57. Hallo Heinz. Ja, guten Abend. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass ich durchgekommen bin, Domian. Was bist du? Bitte? Was bist du? Ich bin schön, dass ich durchgekommen bin. Freue mich, dass du da bist, Heinz. Um was geht's denn? Über was reden wir? Ja, und zwar, ich bin seit 16 Jahren am Parkinson erkrankt. Ja. Und ich muss sagen, ich war für sich immer ein sehr stabiler Typ, aber im Moment geht bei mir die Kraft zu Ende. Weil der Parkinson, der hat mich jetzt so in den Griff bekommen, dass ich also nichts mehr machen kann. Hm. Magst du es mal beschreiben, wie die Krankheit sich jetzt aktuell äußert bei dir? Die ist also so, man kennt ja dieses normale Zittern von dem Parkinson, diesen Tremor. Ja. Aber bei mir ist das so, den Tremor habe ich nicht, ich habe diese Steifigkeit. Und zwar, ich bin für sich, wenn ich gut eingestellt bin, so wie du jetzt da sitzt, ganz normal. Mhm. Und dann auf einmal, als wenn du einen Schalter umlegst, dann bin ich sofort verkrampft, der ganze Körper. Mhm. Mhm. Innerhalb von Sekunden. Mhm. Du tut das dann auch weh? Ja, Krämpfe in den Armen, in den Beinen, ganzen Extremitäten. Kannst du, wenn du diesen Krampf hast, kannst du sprechen? Ja, aber auch schlecht, ne, manchmal. Ja. Und ich sag mal, ich bin also jetzt 16 Jahre, bin ich am Kämpfen gegen den Parkinson. Mhm. Und ich bin immer ein Typ gewesen, der für sich immer dagegen gearbeitet hat. Aber jetzt ist das so, dass also auch meine Familie damit konfrontiert wird, so dass meine Frau sich vielmehr von mir trennen möchte. Mhm. Und dass auch meine Selbstständigkeit ist dahin. Mein Haus wird verkauft. Ich mit den ganzen Ärzten und mit den ganzen, ich bin, wie gesagt, ich habe 20 Jahre habe ich eine Tankstelle gehabt. Ja. Und es wurde festgestellt, dass durch dieses Benzin, durch diese Benzindämpfe, die ich eingeatmet habe, ein Parkinson entstanden ist. Das ist möglich. Das ist da eine Auslösung. Diesen Benzin ist ja dieses Lösungsmittel drin, diese Pestizide, die auch auf den die Bauern versprühen ja diese Pestizide auch auf diesen Tellern. Ja, schön genug. Und da ist ja jetzt auch die Berufsgenossenschaft dran und wie gesagt, dass die anerkannt wird, die Krankheit. Mhm. Und die Parkinson-Krankheit ist also bei den Tankwarten noch nicht anerkannt worden. Mhm. Obwohl es bewiesen ist, dass dieses Hexan, das in diesem Benzin drin ist, diese Klumpfigkeit des Benzins. Das heißt, das ist für dich eine finanzielle Frage auch, dass das anerkannt wird. Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Also es bricht alles zusammen. Dein, du kannst deinen Beruf nicht mehr ausüben, du musst dein Haus verkaufen, deine Frau will sich von dir trennen. Ist alles im Teich gegangen. Die Frau will sich von dir trennen, weil sie die Erkrankung nicht mehr aushält mit dir? Ja, nee, schafft sie nicht mehr. Mhm. Und wie gesagt, mein bester Kumpel ist ja schon vor kurzem gestorben, mit 49 Jahren. Mhm. Weil wir haben uns also weil wir Zeit haben auch, um ältere Menschen gekümmert. Mhm. Und was ich also gerne mache, damit man denen noch ein bisschen Freude zubringen kann. Ja, aber ich kann nichts mehr machen. Ja, und nun ist der beste Freund auch noch tot, was ja auch, auch nochmal ein Schlag ist. Lass mich nochmal was zu der Erkrankung fragen. Du hast das mit den Verkrampfungen erzählt. Wie lange hält denn so eine Verkrampfung an? Ja, die kann in der Nacht, hält die fast die ganze Nacht an, dass ich gar nicht mehr schlafen kann. Ne? Ach du. Ich habe also einen Schlafhüsten 2 Stunden. Aber dann muss ich aus dem Bett raus und muss mich dann in den Rollstuhl setzen, um dann die Verkrampfung aus dem Bett zu lösen. Ne? Rollstuhl ist ein Stichwort. Das heißt, du bist auf den Rollstuhl immer angewiesen? Ja. Ja. Hm. Könnte so eine Verkrampfung, so ein Anfall, könnte der auch jetzt passieren, während wir reden? Ja, ja. Rein theoretisch, ja. Ja. Hm. In welchen Intervallen kommt das vor? Das kann also, es kommt also dann auch auf die Psyche drauf an und auf die Ernährungszunahme, was man nimmt. Bis dieses Dopamin in den Hirnzellen ankommt. Es gehen ja fast von den 100% Medikation, kommen ja nur 2% da oben an, wo dieses Dopamin fehlt. Ne? Mhm. Und dieses Dopamin wird ja durch diese Tabletten zugenommen, aber es gibt ja demnächst auch, oder es gibt ja diesen Hirnschrittmacher, diesen, aber der ist ja noch nicht so 100%ig ausgereift. Aber das sind alles schwierige Sachen, die man auch erstmal verkraften muss. Ne? Wenn nur 2% von dem Medikament im Gehirn ankommen, wo bleibt denn der Rest? Ja, der geht dann im Darm verloren und im Magen. Mhm. Ich nehme am Tag fast ungefähr 35 Tabletten. 35 Tabletten? Ja. Noch wohnst du mit deiner Frau zusammen in eurem Haus? Ja. Wie lange will sie noch bei dir bleiben? Ja, wir sind da dran, uns zu trennen jetzt in der nächsten Zeit, ne? Ich muss ja auch erstmal was finden, wo ich ein räumliches Wohnen oder ein betreutes Wohnen habe, ne? Das ist dein Plan. Du willst betreutes Wohnen, also weil es alleine geht es nicht. Alleine geht es nicht mehr. Was denkst du denn über deine Frau, dass sie sich von dir trennen will? Im Prinzip möchte ich meiner Frau gar nicht mehr zu Last fallen, ne? Weil sie hat ja auch noch einige Jahre, will ich hoffen, ein gutes Leben. Denn sie ist ja jetzt 57 und sie kann ja noch ein paar Jahre ganz gut leben, aber ich falle ja doch sehr zu Last, ne? Also du siehst das so, dass du ihr zu Last fällst. Sagt sie das auch, du fällst mir zu Last? Ja. Sagt sie? Ja, das nicht, aber ich merke das, ne? Mhm. Weil sie kommt da nicht mehr mit klar. Ist man da nicht enttäuscht und hat auch Zorn? Bitte? Ich sage, ist man da nicht enttäuscht und hat auch Zorn? Ja. Bin ich nach 34 Jahren, Eigentlich ja, ne? Aber jeder Mensch ist anders. Einer kann das, andere kann das nicht, ne? Habt ihr Kinder? Ja, mein Sohn, der ist 34, meine Tochter ist 30. Was sagen denn die Kinder jetzt dazu? Ja, die haben, sag ich mal, haben so ein bisschen Angst davor, vor dieser Situation, ja? Mhm. Wenn die einen sehen, der, sag ich mal, wenn die mich besuchen kommen nach 1, 2, 3 Monaten. Ist das kein schöner Anblick für die? Ja, das ist dann immer nicht, die distanzieren sich dann so ein bisschen davon, ne? Also sie kümmern sich im Klartext auch nicht so sehr intensiv um den Papa. Nee. Und können die Mutter verstehen, dass sie... Ja. Das heißt, die stehen eher emotional auf der Seite ihrer Mutter als auf deiner Seite. Ja. Das heißt, du bist dadurch noch einsamer. Ja, richtig. Wer steht dir denn überhaupt nah im Moment? Im Moment, mein Kumpel, der gestorben ist, der stand mir an sich ziemlich nah. Aber der ist ja... Und ich versuche jetzt jemand Neues wieder aufzubauen. Mhm. Also jetzt stehst du vor einer großen Weichenstellung in deinem Leben. Du suchst dein neues Zuhause, du brauchst ja eine Betreuung, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Hast du Angst vor allem, was auf dich zukommt? An für sich, sage ich mal, ja. Wie siehst du denn deine Zukunft? Also meine Zukunft sehe ich so, dass ich, sage ich mal, ins Pflegeheim gehe und da eventuell versuche, mir da ein neues Leben aufzubauen, ne? Mhm. Die nächsten Jahre. Aber da brauchst du doch auch ein bisschen Hilfe. Da brauchst du auch jemanden, der dich unterstützt und das alles, das, da gibt es so viel organisieren und zu machen. Richtig, genau. Aber wer macht denn das? Das muss ich an für sich machen. Das schaffst du doch gar nicht. Nee, schaffe ich auch nicht mehr. Gerade wenn man sich ein Pflegeheim oder ein betreutes Wohnen, da muss man hinfahren, da muss man gucken, gefällt einem das, man wird ja dann auch als Simulant hingestellt, ne? Wieso? Ich bin jetzt vor kurzem in eine Notaufnahme gekommen und ich sag mal, wenn meine Tablette wirkt, die wirkt genauso, als wie wenn sie wenn es kommt, dieser Krampf, und so schlagartig komme ich aus diesem Krampf wieder raus, ne? Aber das müssen auch Ärzte wissen, dass das so funktioniert. Ja. Da kann dich doch keiner als Simulant hinstellen, wenn du so seit 16 Jahren die Krankenakte hast. Ich sag mal, am Samstag bin ich bei der Notaufnahme gewesen, musste auf die Bahre drauf. Da war ich so verkrampft, haben die mit drei Mann versucht, mich gerade zu biegen. Innerhalb von einer Viertelstunde wirkte meine Tablette und ich bin dann ganz normal aus dem Krankenhaus rausgegangen. Ach so, das geht dann auch ohne Rollstuhl. Auf einmal geht das ohne Rollstuhl, innerhalb von einer Viertelstunde. Durch das Medikament? Mit dem Medikament. Dieses Medikament, dieses L-Dopa, reicht aber nur für eine halbe Stunde. Also ist eine Droge quasi. Ist eine Droge. Also Heinz, erstmal tut mir das natürlich leid, dein ganzes Leben da zusammenbröselt. Und ich finde wirklich, und da wollen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen, wer dir da so zur Seite stehen kann. Da muss jemand an deiner Seite sein. Gerade jetzt, um das einzufädeln. Hinterher, wenn du dann irgendwo gut untergekommen bist, ist es ja in Ordnung. Ja. Da gibt es bestimmt irgendwelche Sozialdienste oder irgendwas wird es da geben, was wir dir anbieten können. Wir machen uns mal schlau und rufen dich gleich wieder an. Okay, das ist nett von dir. Sehr, sehr gerne, Heinz. Und alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss. Und alles Gute, ne? Dankeschön. Tschüss. Danke. Und um 1.48 Uhr machen wir weiter mit der Ingrid. Und die Ingrid ist 64. Guten Morgen, Ingrid. Ja. Hallo, Ingrid. Du machst Hallo, Domian. Bitte den Ton ganz ab. Ja, hab ich. Sehr gut. Ingrid, ja. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Spreche ich schon mit dir, Domian? Ja. Ist aber heute ein bisschen schwierig, dass die Leute verstehen, wann sie dran sind. Ja, ich bin's. Ja, mir geht's darum, ich habe am Sonntag das Liebste, was ich hatte, einschläfern lassen müssen. Am Sonntag? Das war gestern, ja. Nämlich? Und zwar, das ist ein kleiner weißer Pudel gewesen. Ja. Und Wie alt ist der Pudel geworden? Anderthalb. Ach so. 17,5. Ja. Also war das schon ein stolzes Alter für so einen kleinen Hund? Das Einzige. Ja. Ich habe schon mit ihm zwei Schlaganfälle durchgemacht. Also er hatte die Schlaganfälle? Oder du? Nein, er. Er hatte die. Und der Arzt hat ihm dann adäquaten Tabletten gegeben, die ich ihm gegeben habe. Ja. Ist er wieder zurückgegangen. Er hat nichts zurückbehalten. Aber nach einiger Zeit kriegt er nochmal einen. Aber einen ganz leichten. Wie merkt man das, wenn so ein Tier einen Schlaganfall bekommt? Wie sieht man das? Das sieht man daran, das macht sich bei ihm am Kopf bemerkbar, dass der Kopf schief ist. Den hält er dann so schief und dreht sich im Kreis. Ach so. Und da habe ich eine gute Nachbarin, weil ich selbst pflegebedürftig bin. Und dieser Hund, der Quincy hieß, sie hat ihn weggebracht zum Einschläfern. Ach, du warst gar nicht dabei. Ich konnte nicht umgehen. Weil du auch körperlich, aus seelischen Gründen nicht? Ja, aus psychischen Gründen. Ich bin dermaßen fertig. Das war das Einzige, was ich im ganzen Leben hatte. Ich wurde von den anderen Menschen verachtet, aus einem bestimmten Grund. Darf ich fragen, was für ein Grund das ist? Ja, gerne. Und zwar ist das ein Grund, weil ich nicht die adäquate Größe habe wie andere. Das heißt, das ist genetisch bedingt von meiner Vatersseite aus. Da bin ich 1,40. Ach, so größer hast du gesagt. Ah, du bist ein kleinwüchsiger Mensch, wenn man so volkstümlich sagt. Ja, ja. Ach so, und deswegen hast du sehr viel gelitten in deinem Leben. Ja, ja. 1,40 Meter. Mhm. Aber ich bin normal, was die Ärzte nicht verstehen. Denn bei Kleinwüchsigen hat man auch krumme Arme und krumme Beine und kurze Arme und alles. Mhm. Bei mir ist aber alles ausgewachsen. Mhm. Also ein ganz normaler Mensch, nur klein. Ja, ja. Also. Ganz genau. Und nun bist du 64 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, dass wirklich in deiner Zeit, als du ein Kind warst und jugendlich, da war das sehr hart, wie man mit dir umgesprungen ist. Meine Mutter hat mich misshandelt. Deshalb? Weil sie dich so gar nicht wollte, wie du bist. Da kam ein Bruder auf der Welt und der ist ganz gesund. Hast du denn, was war denn deine glücklichste Zeit in deinem Leben? Meine glücklichste Zeit war, als ich vor 17 Jahren mein Kind kriegte. Dein Kind? Ja, das ist der Hund. Ach, der Hund. Der heißt Pinzi. Ach so, Pinzi. Entschuldigung, hab ich falsch verstanden. Also, das war die glücklichste Zeit, als du den kleinen Pudel bekommen hast. Ja. Und diese 17 Jahre jetzt, das waren die schönste Zeit in deinem Leben. Vorher nicht. Nein. Ich bin immer nur gemobbt worden und ausgelacht. Und mittlerweile habe ich durch einen unvorhergehenden Fall, wie auch immer, ich bin in der Wohnung gestolpert, habe ich mir den Lendenwirbelbruch zugezogen. Ach, tu ihr das auch noch. Und da musste ich eine Zeit lang so ein Stahlkorsett tragen. Ich konnte mich nicht bewegen, vorne nicht und hinten nicht. Und ja, der einzige Betreuer, den ich hatte, war mein Quincy. Der kleine Hund. Der kleine Hund. Jetzt kriegte ich auch noch danach, ich bin überhaupt über 20 Operationen und die rechte Brust wurde vor gut zehn Jahren abgenommen. Da hat man mir gesagt, da käme nichts mehr. Und dann fing das an der linken Seite an. Und da ist mein kleiner Pudel, ist es so ein Weißer gewesen, mit scheine schwarzen Knopfaugen. Und guckt mich immer an, sprang bei mir hoch und schnupperte immer an meiner Brust. Ich denke, da stimmt doch was nicht. Da ist doch was nicht in Ordnung. Ja, man sagt, Tiere riechen das. Die riechen das, meiner. Was besonders sensibel. Und da hatte ich einen Gynäkologen hier und hatte noch einen anderen Arzt. Die haben alle gesagt, das wären Fettknoten. Da habe ich die Klinik angerufen, der Doktor, der mich vor 10 Jahren operiert hat. Ja. Und da hat er gesagt, das ist ein schwer laufender Krebs. Das heißt, du musstest wieder operiert werden? Ich habe die ganze Brust ab, alles ab. Wie geht es dir denn jetzt mit der Krebserkrankung im Moment? Beschissen, auf Deutsch gesagt. Entschuldige den Ausdruck. Aber mir geht's nicht gut. Das heißt, der Krebs hat auch in andere Körperregionen gestreut? Bitte? Der Krebs hat auch in andere Körperregionen gestreut? Nein, nein, nein. Das nicht? Gott sei Dank nicht. So weit war es noch nicht. Und warum sagst du, dass es dir nicht gut geht? Ja, seitdem ich den Quincy gestern verloren habe. Natürlich. Das war schon mir schon klar. Aber mit dem Krebs, das ist so einigermaßen im Griff. Im Moment kann man das so sagen? Also man hat nichts mehr festgestellt. Okay, das sind okay. Jetzt 3,5 Jahre her. Ah ja, ja. Fast über 3,5 Jahre. Aber jetzt ist die Seele ganz traurig. Ich bin in tiefes Loch gefallen, Domian. Ich habe nur noch das Hals von dir in der Hand, von Quincy. Und noch ein paar Härchen. Kann keine Nacht schlafen. Dauernd höre ich ihn weinen. Er hat immer so geweint. Wow, wow. Er hatte Schmerzen. 2 Tage und 2 Nächte. Und ich konnte ihm nicht helfen, weil kein Tierarzt erreichbar war. Und dann kam er immer zu mir und da habe ich ihn gestreichelt. Und dann wurde er immer ruhiger. Aber das Geweine von dem Hund, das war kein Weinen, das war ein Hilferuf. Insofern, Ingrid, hast du die richtige Entscheidung getroffen, weil du das Tier erlöst hast. Ja, schon. So muss man es ja auch sehen. Natürlich ist. Ja, ich bin kein Egoist. Ich konnte jetzt nicht mehr Leiden sehen. Ja, aber. Aber er hat. Natürlich bleibt jetzt eine große Lücke, weil es dein Lebensinhalt war und dein Lebensglück. Und wie du gerade dein Leben beschrieben hast, war es ja noch fast noch mehr ein Lebensbegleiter als für andere Menschen vielleicht dein Hund es ist. Ja. Das tut mir so leid für dich. Es tut mir so leid für dich. Ich kann es auch nicht ändern. Das hat dich angerufen. Ich habe Angst, dass ich mir was antue, Domian. So weh tut es dir. Ja. Du hast es gerade ja schon so gesagt, da gibt es eine Nachbarin. Wen gibt es denn sonst noch, der mal dich besucht und mit dem du mal ein Wort sprechen kannst? Das geht nur telefonisch. Mit wem sprichst du denn da? Ich habe noch eine Freundin, die ich schon länger kenne. Wenn die Zeit hat, kommt sie vorbei. Wie oft kommt die denn vorbei? So in der Woche? Alle paar Wochen mal. So. Das ist ja nicht so viel dann. Nein. Das heißt, du bist jetzt mit deinem Schmerz und mit deinem Trauerschmerz auch ganz alleine? Ja, ganz allein. Und hast Angst, dass du dir was antust? Das Kacheln ist unhörbar. Es knackt so ein bisschen, ja. Weiß auch nicht, was das ist. Ingrid, bei allem Verständnis dafür, dass du so traurig bist, weil du einen Lebensgefährten, das kann man ja so sagen, verloren hast. Ja. Ist das der falsche Schritt, jetzt das eigene Leben auch hinzuschmeißen? Nee, ich hatte noch mit meinem Arzt darüber gesprochen. Er hatte zu mir gesagt, sie können nicht alleine bleiben, sie brauchen wieder ein Tier. Wäre das eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, zumindest mal vorsichtig? Ja, ich habe da schon drüber nachgedacht. Vielleicht wäre das auch ein Trost, wenn du das könntest. Aber der Schmerz ist zu groß. Ja, vielleicht ist es jetzt auch noch zu frisch, darüber nachzudenken. Aber vielleicht in ein paar Wochen wäre das eine Möglichkeit. Ja, bei dem anderen Hund, der auch 17,5 geworden ist. Ja, genau. Da war es auch so schlimm. Jetzt wird die Leitung wird jetzt immer schlechter, Ingrid. Ja, ich höre es. Ja, ich mache jetzt den Vorschlag, dass du bitte auflegst und dann melden wir uns gleich bei dir noch einmal. Einverstanden? Ja, Domian. So. Und ich danke dir von Herzen. Sehr gerne. Dass du so viel für Menschen tust, die wirklich in Not sind. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Kraft, dass du jetzt die schwere Zeit durchstehst. Und vielleicht gibt es ja dann doch die Überlegung, vielleicht ein neues Tier in das Leben zu holen für dich. Ja. Du legst bitte auf, Ingrid, und wir melden uns gleich wieder. Dankeschön, Domian. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Ingrid. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Ansgar Machalitzki. Morgen haben wir wieder eine Freitemennacht und ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein festes Thema bei uns. Und das Thema heißt Glauben und ich möchte sehr gerne mit strengen gläubigen Menschen, tiefgläubigen Menschen sprechen, egal aus welcher Glaubensrichtung. Und ich möchte sehr gerne mit Atheisten sprechen, mit Agnostikern sprechen, was es alles so hergibt, das Thema Glauben. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich anrufen und morgen könnt ihr auch ab 0 Uhr wie immer bei uns anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen, bye bye.